Worum beten wir in der fünften Bitte? Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bitten wir Gott, dass er uns unsere Sünden verzeihe, so wie wir denen verzeihen, die uns beleidigt haben.